zu Hilfe, sonst bin ich verloren. Zu Hilfe, sonst bin ich verloren. Der listigen Schlange zum Opfer koren, barmherzige Götter. Schützet, rettet, rettet, schützet, rettet, rettet, schützet. Ich lebe wohl, bis ich dich wieder sehe. Dass ich noch lebe? Oder hat eine höhere Macht mich gerettet? Die Schlange tot zu meinen Füßen? Was höre ich? Eine seltsame Gestalt nähert sich dem Tal. Ha! Bin ich ja stets lustig, heiß, hauptsassa. Ich Vogelfänger bin bekannt bei Alt und Jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehen und mich aufs Pfeife zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Vogelfänger bin ich ja stets lustig, heiß, hauptsassa. Ich Vogelfänger bin bekannt bei Alt und Jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich, ich fing sie dutzend weiß für mich. Da sperrte ich sie bei mir ein und an. Alle Mädchen wären mein. Wenn alle Mädchen wären mein, so tauschte ich brav Zucker ein. Die welche mir am liebsten wär, der geb ich gleich den Zucker her. Und küsste sie mich zärtlich dann, wär sie mein Weib und ich ihr Mann. Sie schlief an meiner Seite ein, ich wiegte wie ein Kind sie ein. Heda! Was da? Sag mir, du lustiger Freund, wer du bist. Wer ich bin? Dumme Frage, ein Mensch wie du. Wenn ich dich nur fragte, wer du bist. So würde ich dir antworten. Mein Vater ist ein Fürst, der über viele Länder und Menschen herrscht. Darum nennt man mich Prinz. Länder? Menschen? Prinz? Sag du mir zuvor, gibt's außer diesen Bergen auch noch Länder und Menschen? Viele Tausende. Da ließ ich eine Spekulation mit meinen Vögeln machen. Nun sag du mir, wie nennt man eigentlich diese Gegend? Wer beherrscht sie? Das kann ich dir ebenso wenig beantworten, als ich weiß, wie ich auf die Welt gekommen bin. Ich weiß nur so viel, dass nicht weit von hier meine Strohhütte steht, die mich vor Regen und Kälte schützt. Aber wie lebst du? Von Essen und Trinken, wie alle Menschen. Wodurch erhältst du das? Durch Tausch. Ich fange für die sternflammende Königin und ihre Damen verschiedene Vögel. Dafür erhalte ich täglich Speis und Trank von ihr. Sternflammende Königin? Wenn es gar die Königin der Nacht wäre. Sag mir, guter Freund, warst du schon so glücklich, sie zu sehen? Sehen? Die sternflammende Königin sehen? Wenn du noch mit einer solchen albernen Frage an mich kommst, so sperr ich dich. So wahr ich Papageno heiße wie einen Gimpel in mein Vogelhaus. Verhandle dich dann mit meinen übrigen Vögeln an die nächtliche Königin und ihre Damen und dann mögen sie dich meinetwegen sieden oder braten. Welcher Sterbliche kann sich rühmen, sie je gesehen zu haben? Wie er mich so starr anblickt. Warum siehst du so verdächtig nach mir? Weil ich zweifle, ob du ein Mensch bist. Nach deinen Federn, die dich bedecken, halte ich dich doch, für doch, einen... Doch für keinen Vogel! Bleib zurück, sag ich, denn ich habe Riesenkraft! Riesenkraft? Dann warst du wohl gar mein Retter, der die böse Schlange getötet hat. Schlange? Aber wie hast du dieses Ungeheuer bekämpft? Du bist ohne Waffen. Brauch keine. Bei mir ist ein starker Druck mit der Hand mehr als Waffen. Du hast sie erdrosselt? Erdrosselt. Papageno! Papageno! Papageno! Aha, das geht mich an. Wer sind diese Damen? Wer sie eigentlich sind, weiß ich selbst nicht. Ich weiß nur so viel, dass sie mir täglich meine Vögel abnehmen und mir dafür Wein, Zuckerbrot und süße Feigen bringen. Sie sind vermutlich sehr schön. Ich denke nicht, denn wenn sie schön wären, würden sie ihre Gesichter nicht bedecken. Papageno! Papageno! Papageno! Sei still! Sie drohen mir schon! Papageno! Papageno! Papageno! Was muss ich denn heute verbrochen haben, dass sie so aufgebracht wider mich sind? Hier, meine Schönen, übergebe ich meine Vögel. Dafür schickt ihr unsere Fürstin heute statt Wein reines helles Wasser. Und statt Zuckerbrot diesen Stein. Ich wünsche, dass ihr dir wohl bekommen möge. Was? Steine soll ich fressen? Und statt der süßen Feigen schlage ich dir das goldene Schloss vor dem Mund. Mhm. Du willst vermutlich wissen, warum die Fürstin dich heute so wunderbar bestraft. Mhm. Damit du künftig nie mehr Fremde belügst. Und dich nie mehr der Heldentaten rühmest, die andere vollzogen haben. Sag, hast du diese Schlange bekämpft? Mhm. Wer denn also? Wir waren's, Jüngling, die dich befreiten. Zittere nicht, dich erwartet Freude und Entzücken. Hier, dies schickt dir die große Fürstin. Es ist das Bildnis ihrer Tochter. Findest du, dass diese Züge dir nicht gleichgültig sind? Dann ist Glück, Ehr und Ruhm dein Los. Auf Wiedersehen. Adieu, Monsieur Papageno. Nicht so hastig getrunken. Thank you. und Standhaftigkeit, schöner Jüngling. Die Fürstin hat mir aufgetragen, dir zu sagen, dass der Weg zu deinem künftigen Glück nunmehr gebahnt sei. Sie hat jedes deiner Worte gehört. Sie hat... Hat dieser Jüngling, sprach sie, auch so viel Mut und Tapferkeit, als er zärtlich ist, so ist meine Tochter Pamina gerettet. Gerettet? Pamina? Der Name der Tochter der Königin der Nacht. Ein mächtiger, böser Dämon hat sie ihr entrissen. Entrissen? Wie ist sein Name? Sarastro. Wo ist sein Aufenthalt? Sehr nahe an unseren Bergen lebt er. Seine Burg ist prachtvoll und sorgsam bewacht. Kommt, Mädchen, führt mich. Pamina sei gerettet. Ihr Götter, was ist das? Die Königin. Sie kommt. Sie kommt. Sie kommt. Thank you. denn seine Sprache ist dahin. Ich kann nichts tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Ich kann nichts tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Weil ich zu schwach zu helfen bin, weil ich zu schwach zu helfen bin. Plaudert Papageno wieder. Ich lüge nimmer mehr ein. Ich schlosse meine Wahrung sein. Ich schlosse meine Wahrung sein. Sei deine Wahrung sein. Bekämen doch die Gegner alle ein solches Schloss vor ihrem Mut. Sicherlich soll alle Gnaden mich Sarastro klopfen, braten, klopfen, braten, klopfen, braten. Setzte mich den Hunden für. Die schönste Prinz war immerlein, dafür sollst du sein Diener sein. Dass doch der Prinz mein Teufel wäre, mein Leben ist mir lieb. Am Ende schleicht bei meiner Ehre er von mir wie ein Dieb. Was mag darinnen sein? Darin wirst du Glöckchen tönen. Werd ich sie auch wohl spielen können? Und ganz gewiss, genau gewiss. Silberglöckchen, Zauberflöten, sind zu unser Schutz von Däten. Schwimmen euch auf eure Ein Narr, dass ich mich schrecken ließ. Es gibt ja schwarze Vögel in der Welt. Warum denn nicht auch schwarze Menschen? Ah, sieh, hier ist der Pamina. Du, Tochter der nächtlichen Königin? Wer bist du? Ein Abgesandter der sternflammenden Königin. Meine Mutter? Mhm. Oh, dein Name? Papageno. Papageno? Papageno? Ich erinnere mich, aber ich sah dich nie. Ich dich auch nicht. Ich liefere deiner Mutter schon seit vielen Jahren all die schönen Vögel in den Palast. Heute, als ich im Begriff war, meine Vögel abzugeben, sah ich plötzlich einen Menschen vor mir, der sich Prinz nennen lässt. Kurz, dieser Prinz hat deine Mutter so eingenommen, dass sie ihm dein Bildnis schenkte und ihm befahl, dich zu befreien. Sein Entschluss war so schnell als seine Liebe zu dir. Er liebt mich. Ja, aber warum säumt er so lange? Mich hat der Prinz vorausgeschickt, um dir seine Ankunft anzukündigen. Du hast viel gewagt, wenn Sarastro dich hier erblicken sollte. So wird mir meine Rückreise erspart. Das kann ich mir denken. Du hast noch kein Weib, das auf dich wartet? Noch nicht einmal ein Mädchen. Viel weniger ein Weib. Ich möchte mir oft alle meine Federn ausrupfen, wenn ich bedenke, dass Papageno noch keine Papagena hat. Geduld, Freund. Der Himmel wird auch für dich sorgen. Triebe mir. Weisheitslehre dieser Knaben sei ewig mir ins Herz gegraben. Wo bin ich nun? Was wird mit mir? Ist dies der Sitz der Götter hier? Es zeigen die Pforten, es zeigen die Säulen, dass Klugheit und Arbeit und Künste hier weilen, wo Tätigkeit wohnet und Müßiggang weicht, erhält seine Herrschaft das Laster nicht leicht. Ich wage mich mutig zur Pforte hinein. Die Absicht ist edel und lauter und rein. Erzittre, feiger Bösewicht, Pamina, rette! Aus der Mutter armen. Ja, Jüngling, was was du sagst, ist wahr. Wo ist sie, die er uns geraubt? Man opferte vielleicht sie schon. Mir dies zu sagen, teure Sohn, ist jetzt und mir noch nicht erlaubt. Erklär dies Rätsel, täusch mich nicht. Die Zunge bindet Eid und Pflicht. Wann also wird das Dunkel schwinden? Sobald ich fühle Freude erfahren, ins Heiligtum. Bald, bald, bald, sagt ihr oder nie, ihr Unsichtbaren, sagt mir, lebt denn Pamina noch? Sie lebt, ich danke euch dafür. Oh, wenn ich doch imstande wäre, Allmächtige zu eurer Ehre, mit jedem Tone meinen Dank zu schildern, wie er hier entsprang. sonst? Wo? Papagenos Ton. Vielleicht sah Herr Pamina schon, vielleicht eilt sie mit ihm zu mir, vielleicht, vielleicht führt mich der Ton zu ihr. Die Wahrheit aus ihrem Wirkungskreis zu schreiten. Nun scholzer Jüngling, nur hierher, hier ist Sarastro, unser Herr. Er ist, sie ist, ich habe es kaum. Sie ist, es ist kein Traum. Ich schwinge nur sich um ihn her. Es schwingt mein Arm sich um sie her. Und wer ist auf mein Ende fair? Was soll es heißen? Welch eine Dreistigkeit! Gleich auseinander, das geht zu weit. Dein Sklave liegt zu deinen Füßen, lass den verwegnen Frevler büßen. Bedenk, wie frech der Knabe ist, durch dieses seltenen Vogels List. Wollt ihr Paminen dir entführen, allein ich wusste ihn auszuspüren. Du kennst mich, meine Wachsamkeit verdient, dass man ihr Lorbeer streut. Wie geht dem Ehrenmann sogleich? Und deine Gnade macht mich reich. Nur 77 Sohlen streich. Ach Herr, den Lohn verkauf dich nicht. Nicht Dank, es ist ja meine Pflicht. Erdlicherweise, du wohnet und strafet in Berlin.